Themen, Erlebnissen, um seine Sinne zu betäuben und seine perversen Fantasien zu befriedigen. An diesem Tag beschloss er, eine Dosis LSD zu nehmen, um seine Halluzinationen und Empfinden zu intensivieren. Mit einem teuflischen Grinsen zog er sich in sein privates Gemach zurück und nahm die Droge ein. Die Wirkung setzte schnell ein und er spürte wie eine Welle der Euphorie und Verwirrung über ihn hinwegrollte. Innerhalb weniger Minuten begann Pfarrer Heinrich durch das Pfarrhaus zu toben. Seine Schreie und Stöhnen erfüllten die Räume, während er von einer Vision zur nächsten sprang. Die Wände schienen sich zu bewegen und die Möbel nahmen groteske Formen an Heinrich in einem Zustand der Ekstase und des Wahnsinns. Riss sich die Kleider vom Leib und lief nackt durch das Haus, während er wild lachte und schrie. Plötzlich überkam ihn ein dringendes Bedürfnis, das er nicht länger ignorieren konnte. Inmitten seiner Halluzinationen, in denen er sich in einem surrealen Dschungel voller schreiender Dämonen wehnte, musste er dringend scheißen. Er taumelte in die nächstbeste Ecke und entleerte sich, ohne sich darum zu scheren, wo er sich befand. Der Gestank breite sich schnell aus, doch Heinrich in seinem Rausch bemerkte es kaum. Seine Halluzinationen wurden intensiver und er sah sich selbst in einem endlosen Spiegelkabinett, umgeben von unzähligen Versionen seiner selbst, die alle lachten und schrien. Die Realität und die Fantasie verschmolzen zu einem chaotischen Durcheinander und Heinrich verlor jegliches Gefühl für Zeit und Raum. Als die Wirkung des LSD langsam nachließ, fand er sich schließlich erschöpft und zitternd auf dem Boden liegend, umgeben von seinen eigenen Exkrementen. Die Realität kehrte langsam zurück und er erkannte das Ausmaß seiner Taten. Doch anstatt Reue zu empfinden, lächelte Pfarrer Heinrich nur teuflisch, bereit für das nächste perverse Abenteuer, das ihn erwartete.